stolz auf Land und Kultur. Aufregt er bis seine Ahnen, denn so versinnt im Wandel Deutschland nur. Unsere Herren Politiker, sie sind ehrlich und treu. Die Korruption hat keine Chance, sie brauchen kein Geld wie neu. Deutsches Vaterland, du kannst so glücklich sein in einer Zeit der Glückseligkeit. Deutsches Vaterland, du kannst zufrieden sein. Dein Volk, es liebt dich, dein Volk, es ehrt dich, dein Volk, es trägt dich voller Dankbarkeit. Jeder Deutsche steht ganz ehrlich zu seinem Land und der Text zu seiner Nationalhymne ist ihm freilich wohl bekannt. Unsere Kinder lernt man heute aufrecht zu gehen und dass sie trotz der Niederlage treu zu ihrem Lande stehen. Und dass hier ein Asylland das deutsche Recht verlässt, dann wird er ohne Land zu fackeln vor die deutsche Tür gesetzt. Täglich sieht man nur die Wahrheit im Fernsehprogramm, wer die Feuer wirklich legte und wie Rudolf Hess zum Tode kam. Deutsches Vaterland, du kannst so glücklich sein in einer Zeit der Glückseligkeit. Deutsches Vaterland, du kannst zufrieden sein, dein Volk ist